Forum im Zweiten. Forum im Zweiten Musik. Heute Weltmusik und Comicstrips. Ein Gespräch mit Manu Chao, dem Kopf der französischen Gruppe Mano Negra. Am Mikrofon ist heute Harry Lachner. Jahrelang konnte man die französischen New Wave und Rockbands getrost vernachlässigen. Sie lieferten doch nichts weiter als eine mehr oder weniger grauenerregende Kopie der angloamerikanischen Musikszene. Eine Ausnahme bildet die junge Band Mano Negra, die, und das erklärt auch ihren die Landesgrenzen überschreitenden Erfolg, sich in ihrer Musik mit den eigenen ethnischen Wurzeln beschäftigt. Und derer sind viele. Die achtköpfige Band um den Sänger und Songschreiber Manu Chao besteht aus Spaniern, Franzosen und Algeriern. Genug Material also, um zu einer merkwürdigen und sehr originellen Melange aus mediterraner, arabischer Musik und Rockmusik zu finden. Aber all diese ethnischen Grundströmungen werden bei Mano Negra gebrochen im Bewusstsein, auch der allgegenwärtigen Punk- und Rock'n'Roll-Kultur zugehörig zu sein. My heart is like a big ass. Full of ghosts and rats. A house without a window. And darkness living inside. And you come here with baby, baby. You turn on the lights. Turn on the lights, do some moves and make me cry. You blow the lights and hide. My heart is like a big ass, full of ghosts and rats. One time, don't take me down. Now, baby, wanna come back, baby, wanna come back. Mano Negra ist keine intellektuelle Band. Sie arbeiten instinktiv und genauso instinktiv scheinen sie alles richtig zu machen. Nichts wirkt hier bei ihnen kalkuliert. Ganz organisch gehen die Elemente aus Flamenco, Rap, Salsa, Reggae, Rai, Punk und Funk ineinander über. Die Band selbst hat einen Begriff für diese zitatenreiche und respektlos freche Mischform gefunden. Sie nennen ihre Musik Pachanga, dem spanischen Wort für eine etwas vulgäre Tanzmusik. Ihre erste, 1988 erschienene Platte wurde zum Überraschungserfolg in Frankreich. Inzwischen haben die mit dem vulgären flirtenden Kinder der Sex Pistols und der Piaf Eingang in die gehobenen Feuilleton-Artikel gefunden. Putas Fever heißt anspielungsreich ihre neue LP. Die Band ironisiert darin, Puta bedeutet Hure, die Befürchtung einiger Fans mit dem Wechsel zu einer großen Plattenfirma werde sie sich an die Industrie verkaufen. Zu Unrecht, wie die Platte beweist. Mano Negra haben keine Spur ihres lustvollen, musikalischen und textlichen Anarchismus eingebüßt. Dass das Interview in einem Hotel stattfand, das nur 5 Gehminuten von der Reeperbahn entfernt war, sei nur der Kuriosität halber angemerkt. Aber irgendwie angemessen war es doch. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll Eure Musik ist voller zahlloser Stilrichtungen und klar hörbarer Einflüsse. Ist für euch die Musik der Welt nur ein riesiger Supermarkt, in dem ihr euch nach Belieben bedienen könnt? Es ist wie im Supermarkt und wir klauen die Produkte. Wir bedienen uns überall. Und worin besteht dann eure Identität? Well, my own identity is that. I think. Das ist unsere Identität. Ich bin Spanier, lebe in Paris und höre seit Jahren amerikanische Musik. Ich weiß nicht, ob ich Franzose oder Spanier bin. Außerdem bin ich in der nordamerikanischen Rock'n'Roll-Kultur verwurzelt. Meine Identität ist eben, ein Bastard aus allem Möglichen zu sein, und davon gibt es viele. It's to be a bastard of everything. And I think there's a lot of people in the world in my case now, you know? Die Identität besteht also in der Auswahl, die du triffst. It would be too difficult to choose for me, you know? Es wäre zu schwer für mich zu wählen. Ich bin Spanier, wenn ich nach Spanien gehe, spiele ich Flamenco. Okay, und ich bin auch Franzose, also spiele ich, was weiß ich. Eigentlich bin ich kein richtiger Franzose oder Spanier und schon gar kein Amerikaner. Aber in mir mischen sich all diese Kulturen. Ich habe mir diese Musikstile nicht ausgewählt. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Ist das nicht auch ein Zeichen unserer Zeit? Wir spiegeln nur wider, was in der Welt jetzt gerade passiert. In allen großen Städten gibt es ethnische Gemeinschaften aus allen Kulturen. Die ganze Welt wird jetzt zu einem Schmelztiegel. Aber liegt darin nicht auch eine Gefahr? Das kann eine Gefahr sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist noch zu früh, um das zu entscheiden. Wenn aber überall in der Welt jeder dieselbe Musik spielt, dann ist das gefährlich. Aber es war immer gut, Dinge miteinander zu mischen. Jeder sagt, dass am Anfang der Blues gewesen sei. Aber Blues ist nichts anderes als eine Mischform aus afrikanischer und europäischer Musik. Und das ist eine gute Mischung. Blues was a mix of African music and European music. So I think this mix was a good thing, you know. When you mix things, it's good for life. It's good for everything. I think so. Always I tell the story, but there's a little town. Ich erzähle oft die Geschichte von einer kleinen Stadt in Andalusien im Süden Spaniens. Vor 1000 Jahren, als dieser Teil noch arabisch war, war diese Stadt wegen ihrer hochentwickelten Kultur außerordentlich berühmt. Die Stadt liegt ganz oben in den Bergen, also ist sie schwer zu erreichen. Die Leute lebten dort 1000 Jahre lang fast ganz von der Außenwelt abgeschlossen. Sie weigerten sich, mit den anderen sich zu vermischen. Und jetzt, nach 1000 Jahren, wenn man dort hinschaut, jetzt sind sie alle mongoloid. Also, wenn man den eigenen Stil nicht mit Fremdem füttert, dann stirbt er schließlich. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die Kulturvermischung positiv oder negativ ist. Wenn sie allerdings hilft, die Musik zu verändern und weiterzuentwickeln, dann ist das sicher eine gute Sache. Jeder redet heute von Weltmusik. Und wenn man uns fragt, ob wir Weltmusik machen, dann sagen wir nein. Es ist modisch geworden, alles mit allem zu mischen. Es ist auch zu einfach geworden. Es gibt zu viel davon und eine Mode ist nichts Natürliches. Für uns bedeutet sie nichts. But if it helps every kind of music to change and to move and to, I think it's a good thing. It's too soon to say, I think. Now everybody's talking about world music, you know? I don't know if it's a good thing or bad thing. We don't. When people say, "Are you playing world music?" we say no. Because now it's just like it's trendy to play world music, you know? So everybody makes everything with everything without, you know, it's like too easy now. I see everybody mixing anything, you know, and that's bad. It's beginning to be too much of that, you know, because it's in mode, a fashion. Mm-hmm. Now it's a fashion. So I think a fashion is never good because it's nothing natural, you know. So the way that everybody now is talking about world music and about this kind of world music, it means nothing. Eure Stücke sind sehr kurz, sehr schnell. Ist das auch ein Ausdruck einer beschleunigten Wirklichkeitswahrnehmung? Ja. You think this has something to do with the world, how we perceive it at the moment? Some sort of acceleration? Yeah, I think it's maybe. I like the song speed. Ich mag Geschwindigkeit und Kürze. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Die Platte sollte wie ein Comicbuch sein. Da folgt ein Bild ganz schnell auf das andere. Like you want the record like a comic book, you know? Like with plenty of pictures, you know. In der Geschwindigkeit und Energie erinnern mich eure Stücke oft an Songs von The Clash. I think Clash is one of The Clash ist eine Band, die jeder von uns akzeptiert. Es gibt aber noch andere, James Brown, Chuck Berry und AC/DC. The Clash waren eine sehr politische Band. Wie ist das um eure Einstellung bestellt? Well, we're talking about wenn uns etwas nicht passt, dann reden wir darüber. Ich schreibe die Texte und schreibe über alles, was ich erfahre. Das führt zu einem Liebeslied, zu einem politischen Song. Ich schreibe über Probleme mit der Polizei in den Straßen. Es gibt ein Stück, in dem ich den Bürgermeister von Paris als Killer von Paris und als Schlechter bezeichne. Wir wissen, dass der Typ zur Mafia gehört und das sagen wir auch. Ich schreibe über die Probleme mit der Nationalen Front in Frankreich, über den Rassismus. The mayor of Paris, you know, to be the killer of Paris, you know, and the butcher, you know, because this guy is mafia, and we know that, you know, it's not a problem. We're talking about a lot of talking about problems in France with National Front, for example, too, of racism, and so it's important to us to talk about things like that. Bist du selbst davon betroffen? Well, not as a French guy. Nein, das nicht. Die Spanier sind ganz wie die Italiener jetzt völlig integriert hier. Ich selbst habe keinen Rassismus an mir erfahren. Aber inzwischen sind es die Nordafrikaner, die nach uns gekommen sind, die Probleme haben. Wir hatten Schwierigkeiten mit den Skinheads in unseren Konzerten, bis wir beschlossen, keine mehr zu unseren Auftritten zuzulassen, weil sie Faschisten sind. Because they came after, and now the problem is with them, you know. But of course, I've experienced a lot of them, a lot of problems with skinheads and with even in the concerts, you know. Yeah. Of course. Now it's over because skinheads are not allowed in concerts. For a long time, we during the old when we were in the independent movement, you know, skinheads were not allowed at the concerts because they were fascists. Spürt ihr eine stärker werdende rechte Einstellung in Frankreich? Oh ja, die Nationale Front ist jetzt hier sehr stark geworden. Sie hat etwa 15% der Stimmen. Das heißt, von 5 Franzosen ist einer ein Rassist. Da ist es schrecklich. Aber man darf es so einfach sich auch nicht machen. Die meisten von ihnen sind arme Leute, die man übers Ohr hat. Nicht alle von ihnen sind Rassisten und Faschisten, aber sie geben ihre Stimme einem Faschisten. All racists and fascists, but they vote for fascists. I wanna be ready, I wanna be ready, I wanna be ready, Lord, but in my head with my gun. I wanna be ready, I wanna be ready, I wanna be ready, Lord, but in my head with my gun. I wanna be ready. Ihr versucht, dem Einfluss der Schallplattenindustrie zu entgehen. Fühlt ihr euch denn vollständig unabhängig? Völlig unabhängig, nein. Wir arbeiten schließlich mit einer Großfirma zusammen. Es ist auch nicht die Frage, ob Groß- oder Kleinfirma. Wir sind in dem Musikgeschäft, weil wir Platten verkaufen. Wären wir wirklich frei, würden wir unsere Platten verschenken können. Alles, was man tut, wird Teil des Geschäfts. Glücklicherweise haben wir mit einer großen Firma einen Vertrag abgeschlossen, den wir selbst formuliert haben. With the contract that we made ourselves, you know. So we preserve really what was important to preserve, you know. Habt ihr vollständige Kontrolle und Freiheit? Complete control on music, that's for sure. Vollkommene Kontrolle über die Musik. Das ist klar, aber auch Kontrolle über den genauso wichtigen Rest. Die Promotion, die Entscheidung, in welcher Fernsehshow wir auftreten wollen und wie wir die Platte verkaufen wollen. Wir wollen nicht wie eine Zahnpasta vermarktet werden. Das ist manchmal schwierig. Sometimes it's difficult, but it's on the contract that we're able to choose and not choose what we want to do and not do. Not just music, also business. You know, that is the important part. Because that's where the everything's done, you know. Daraus kommt auch euer Image. The image. That's what we want. Genau, Image. Wir wollen unser Image genauso kontrollieren wie unsere Musik. Ich glaube es nicht, wenn jemand sagt, ich bin bei einer großen Firma und ich kann machen, was ich will. Wenn man den Leuten erlaubt, dass sie einem vorschreiben können, was man zu tun hat, dann ist das auch das Problem des Musikers. Mir kann niemand sagen, was ich aufnehmen soll. If you let the people tell you what to do for your music, it's your problem, you know? If you don't agree with what you're recording, is that you, what are you doing, you know? Stop the job, you know? I can understand that, even for nothing, you know? Nobody can tell me what to do, what to put on a record, you know? That's me, that's impossible, you know? Es gibt ja genügend Beispiele, wo die Plattenfirma ein Image aufgebaut hat, dem ein Musiker nicht mehr entsprechen konnte. Yeah, but sometimes I think, irgendjemand sagt immer, dass die Großfirmen so arbeiten. Das ist Mist. Die Schuld liegt bei den Musikern. Sie überlassen es den Firmen und sagen, okay, ich vertraue euch, denn so werde ich reich und berühmt. Wenn man etwas nicht tun möchte, kann niemand einen zwingen. Die Zeiten der Folter sind vorbei. They can torture you and it's over. You know, if I don't know if you agree, but it's too easy to say it's because of a magic company. If you don't want to do something, you don't do it. Do it yourself. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me passer de toi. Euren ersten Erfolg hattet ihr mit eurem eigenen kleinen Label. Das war das Label eines Freundes von mir. Zuerst dachten wir, wir könnten vielleicht 5000 Platten verkaufen. Und dann liefen sie wie wahnsinnig. Wir haben viele Platten verkauft, ohne Werbung, ohne Fernsehauftritte, ohne viel Airplay. Es war reine Mundpropaganda. Aber selbst ein unabhängiges Label fängt an, wie eine Großfirma zu funktionieren, sobald man viele Platten verkauft. Deshalb ist es wichtig, die Band unabhängig zu halten. Wenn die Band genau weiß, was sie will, dann kann man alles machen. But after that, it's always, because even in an independent company, we had problems, you know? Because when we start selling records, they start working like a major company, you know? They start working with the show business laws and everything and asking us, hey, you should do this TV or this one. It was the same problem than in a major company, you know? So the important thing is the band to keep independent and to really know what they want. If the band know what he wants and really what he want to do and what he want to get, I think it's possible. But we're lucky because we have the good opportunity to make our own contract. It's not always possible to all the bands, you know? We've been a really lucky band, that's for sure. Wie ist die Aufteilung in der Band? Kann jeder zu gleichen Teilen beitragen und mitbestimmen, ähnlich wie in einer Kooperative? So that the image of the band or your music just comes from sort of a cooperative kind of... We're working like a cooperative. Ja, wir arbeiten ganz wie eine Kooperative. Jeder besitzt die gleichen Rechte. Die Musiker genauso wie unser Soundingenieur. Er ist Teil der Band und bezieht auch Royalties. Jeder bekommt das gleiche Geld. Jeder entscheidet mit. Über alles wird abgestimmt und das führt natürlich zuweilen zu Problemen. 10 Musiker, 10 Stimmen. Je eine Stimme noch für den Manager und für die Plattenfirma. Auf diese Weise können wir alles kontrollieren. Jeder in der Band ist für einen bestimmten Bereich verantwortlich. Ich bin der Produzent der Band, weil man mir in Sachen Musik vertraut. Und wenn man nicht zu einer Einigung in musikalischen Entscheidungen kommt, dann entscheide ich. Für die ganze Grafik, die Cover und so weiter ist Thomas zuständig. Für die Finanzen ist es unser Schlagzeuger. Wir vertrauen ihm, weil wir glauben, dass er es am besten macht. Und so arbeiten wir. For all design, drawings is Thomas. For money part is the drummer Santi. That is the... We trust him because we think he's the best, you know, for these kind of problems. So we're working like that. Mamón, hijo puta, cabrón! Me enamoré de una morena, carayo que tía más buena. Llegó su dueño Ramón y me quedé con el rencor, privando vino peleón. Sé que me espera un destino cruel, privando como un cabrón. Listo para una noche de acción. Bronca cualquiera, y el que no aguante mi borrachera, sepa que enfrente tiene una fiera. Y de repente en la verbena, pasé más cerca a la morena, va con el hijo puta que lía. Ahora empieza la pelea, voy a poner. Come on. Das neue Album hat ein sehr aufreizendes Cover. Auch in der Musik steckt viel verborgene Sexualität. Eure Musik ist sehr sinnlich. Wo kommt das her? I mean, the music is very sensitive, very sensual. I don't know. Vielleicht von den Wurzeln unserer Musik, aus dem Rhythm and Blues, dem Funk und der mediterranen Musik. Außerdem, wir haben keine Frauen in der Band und das müssen wir ausgleichen. Ich war jahrelang in das Mädchenfoto verliebt, das auf dem Cover ist. Es hing jahrelang über meinem Bett. Es stammt aus einem alten Magazin. Es ist eine Art... There is no girls in the group and we have to do a balance on that, so we have to... And well, the girl in the cover, I'm in love with this girl for years and years. You know, I had the picture for years, just up my bed. For it's not a picture we choose like that. This girl, I used to have her for years and years in her old magazine. You know, it's like eine alte Fantasie. Yeah. Yeah. Diese Frauen geben dem Ganzen einen gewissen Touch des Billigen. Dieser Las Vegas-Typ aus billigen Magazinen. This image of the two girls. That old Las Vegas type of them. Yeah. Old cheap magazines. Yeah, and ja, ja, sogar die Sounds von Mano Negra sind ziemlich billig. Wir benutzen keine großen Synthesizer. Nur so die kleinen für Kinder. Synthesizers and it's just a Yamaha for kids, you know? Oh, Wie kam das Nino Rota-Zitat in eure Musik? We discovered Nino Rota. Wir haben Nino Rota durch die italienischen Filme entdeckt. Wir mögen seine Mischung aus Zirkusmusik und so fort und sie passt ganz gut zu allem bei Mano Negra, mit dem Cover und allem. Es könnte wie ein Film sein, ein Stück wie El Sur als Soundtrack und Fellini als Regisseur. El Sur is like Nino Rota, you know, we could make a movie, you know, with this, with the soundtrack would be El Sur. And the le réalisateur, it would be Fellini, I don't know. Wie kamen wir eigentlich zu dem Namen Mano Negra? I read the name in the comic book. Ich fand den Namen in einem Comic. Ich weiß nicht mehr in welchem. Es war nur eine Seite lang. Der Held hatte es mit einer Guerilla-Organisation zu tun, die sich die Schwarze Hand nannte. Ziemlich üble Kerls. Ich mag den Namen, weil man nicht genau weiß, was es bedeutet. Ob es nun um Musik geht, um Politik, um eine anarchistische Bewegung, schwarze Magie oder die Mafia, vielleicht den Underground. Und das Logo war ziemlich leicht zu zeichnen. Something really underground, you know really what it is, you know? I like the name for that. And the logo was so easy to do. Yeah, great, great, great! Yeah, what is that? Ashes, it's not for you! La Pachaca, what you got, the sticky sound, magic dance. La Pachaca, like a fact, you're in a rotten sound. Magic dance. La Pachaca, what you got, the sticky sound, magic dance. La Pachaca, like a fact, you're in a rotten sound. Find me a magic dice that always talking twice. Roll, roll, roll the double dice. Everything you say is a good advice. La Pachaca, cause we got a sticky sound. Magic dice, La Pachaca, thank you, thank you. Can be no rotten sound. Dice. La Pachaca, cause we got a sticky sound. Magic dice. The double in dice. Never leave me to my own device. You never, ever, ever, ever told me lies. Nice, nice, nice. The double in dice. La Pachaca, cause we got a sticky sound. The magic dice. La Pachaca, thank you, thank you. Camino rotten sound. Magic dice. La Pachaca, cause we got a sticky sound. The magic dice. La Pachaca, thank you, thank you. Camino rotten sound. Neuere Musik ist viel Humor, sie vermittelt Spaß. Wie groß ist der Anteil an Ernsthaftigkeit dabei? Die Ernsthaftigkeit besteht darin, wie schon gesagt, sich mit dem Musikgeschäft auseinanderzusetzen. Wenn man sich nicht ernsthaft darum kümmert, wird es eines Tages seinen Einfluss auf die Musik haben. Wenn man das Geschäft anderen überlässt, werden sie dich eines Tages erwürgen. Der schwierige Teil besteht darin, zu wissen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Die Regeln zu beherrschen, eigene Entscheidungen zu treffen. The difficult part is to keep in the business, you know. Even if you play music and having fun, the difficult part is to also really know what's happening behind that, you know. And know the rules and know how to work it and make our own choices, you know. Ist das nicht so, dass man sehr ernsthaft sein muss, um lustig zu erscheinen? Really serious, like Buster Keaton? Ich meine, man muss musikalisch hervorragend sein, sonst ist die Platte nur ein Witz, den man sich kein zweites Mal anhören wird. In der französischen Independent-Bewegung war es immer wichtiger, Spaß zu haben, als Musik zu spielen.